Da hat die Tabea ein Kuh gelandet. Ja, da bin ich auch immer noch sehr, sehr stolz drauf. Ja. Und ich will nicht zu viel spoilern, aber manchmal schreiben wir noch per WhatsApp. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. So, ich begrüße jetzt einfach mal und hoffe, dass das Bild bei den anderen Leuten läuft und nicht lädt. Ich habe hier immer noch die, bei Microsoft hätte man gesagt, jetzt diese Uhr, diese Sanduhr. Bei YouTube ist es so ein Rädchen, das sich dreht, das wahrscheinlich viele viel zu gut kennen. Aber trotzdem dann schon mal herzlich willkommen, denn auch im Audio wird es diese Folge, diese 200. Episode geben. Herzlich willkommen an alle, die gerade live dabei sind auf YouTube, auf unserem YouTube-Channel. Herzlich willkommen aber auch an alle, die sich das gerade jetzt über Spotify, über alle anderen möglichen Apple Podcasts und andere Podcatcher anhören. Wir sind heute wieder mal vollzählig, für manche auch mit Bild zu sehen, für alle hoffentlich im Ton zu hören. Und ich sage einfach mal Hallo. Bei mir im Bild oben links ist Tabea. Hallo, schön, dass ihr da seid. Daneben ist bei mir Adrian. Hi. Und darunter sitzt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, Lukas. Genau. Hallo. Ja, 200 Folgen, 200 Episoden Wechselzone-Podcast. Zwei davon waren schon immer dabei und sind sozusagen Gründungsmitglieder. Und deswegen würde ich sagen, die ersten Begrüßungsreden und Festreden gehen auch an die beiden. Und da fangen wir gleich mal mit Adrian an. Adrian, wie geht's dir und wie fühlt man sich mit 200 Episoden? Ja, bitte, Tabea, unterbrech gerne. Ja, genau, aber vielleicht können die jetzt zuschauen, uns auch einfach mal in den Chat schreiben, ob sie uns gut hören. Das wäre auf jeden Fall für uns, glaube ich, nochmal wichtig zu wissen und dann gebe ich auch wieder zurück an Adrian. Genau, wie fühlt man sich in der Altersklasse M200, Adrian? Ja, man fühlt sich gut, kann ich nicht anders sagen, auch wenn jetzt so ein bisschen das Wetter, ne, so etwas Kapriolen schlägt und der Winter zurückgekehrt ist, was mich aber nicht davon abhält, weiterhin Fahrrad zu fahren. Von daher, die Stimmung ist gut und ich freue mich auf die Episode heute. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht so viel aus dem Vorgespräch, gerade eine lustige Episode erzählt aus deinem Leben und zwar brandaktuell. Was ist dir denn heute so passiert beim Fahrradfahren? Ja, da ist mir tatsächlich irgendwas passiert, was noch nie vorgekommen ist. Und zwar, ich fahre ja oft mit meiner GoPro, die habe ich oft dabei, hinten in meiner Jacke. Und irgendwie hat sie sich in der Jacke verheddert und ich wollte sie tatsächlich bergunterfahrend aus der Jacke rausholen, aus der Tasche. Und dann flog sie in hohen Bogen in den Wald hinein, ins Unterholz. Und dann musste ich voll in die Eisen gehen und erstmal das Ding eine Viertelstunde lang suchen, bis ich es wirklich gefunden habe. Aber zum Glück habe ich es gefunden. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ob du sie gefunden hast, das können wir dann auf Patreon nachhören. Genau. In einer Sonderfolge dazu. Ja, sehr gut. Aber dann ist es ja ein gutes Ende dann letztendlich geworden. Und ich gehe mal direkt weiter und sage, Lukas, was hast du denn so alles erlebt heute und die letzten Tage und die letzten 200 Episoden? 200 Episoden habe ich ziemlich viel erlebt, aber heute war ich mal etwas länger auf der Rolle. Heute hatte ich mal ein bisschen Zeit gehabt und habe dann mal schön Marathon auf der Rolle verbracht. Aber ich bin ganz schön fertig gerade, muss ich sagen. Ja, so muss es ja auch irgendwie sein, ne? Ja, sehr gut. Dann Tabea. Du bist das jüngste Mitglied, glaube ich. Wir sind knapp hintereinander gekommen in dieses Team. Glaubst du? Ach so, ich dachte ja. Von dem Alter her. Also darüber möchte ich heute nicht sprechen. Aber wie geht's dir denn? Du hast ja auch was Tolles erlebt. Hat man auf YouTube ja schon mitverfolgen können. Ja, ich hatte irgendwie zwei sehr intensive Wochen. Vor allem das Osterwochenende war jetzt super arbeitsreich, sage ich mal, im Sinne von den Social Media, der Pflege davon. Ich habe nämlich einen Spendenlauf gemacht. Das war das eine, da können wir später vielleicht nochmal drüber reden oder jetzt, ich weiß nicht. Und davor die Woche bin ich endlich meinen Marathon gelaufen. Auch darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch das mit Erfolg hat super viel Spaß gemacht, aber das Ganze ja trägt jetzt langsam Früchte und ich muss sagen, ja, meine Beine. Also ich habe echt Muskelkater und schone mich gerade noch ein bisschen. Ah ja, aber das hört sich doch gut an. Also manche sagen ja, im Lockdown passiert irgendwie nichts. Bei uns ist das irgendwie anders. Das ist auch irgendwie beruhigend und schön und soll dazu animieren, einfach mal ein bisschen mehr Sport zu machen, weil da passiert immer irgendwie was, was ja gar nicht schlecht ist. Ich habe auch momentan, ich habe ja 2 Wochen jetzt praktisch Urlaub und im Urlaub macht man ja meistens ein Trainingslager draus und habe mit Adrian besprochen, lass uns das einfach ein bisschen nutzen und mal so wieder ein bisschen mehr zu trainieren. Habe die letzten Tage, was die Umfänge angeht, ein bisschen nach oben geschraubt, war letzte Woche 150 Kilometer unterwegs, will diese Woche eigentlich auch so an die 100 Meilen rankommen, um schon so ein bisschen in den Flow zu kommen, was mein Projekt angeht. Das klappt ganz gut. Also muss ich sagen, ich bin jetzt auch dabei, das Lauf-ABC wieder ein bisschen mehr zu pflegen, das Krafttraining wie gehabt zu machen. Im Moment muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vermisse das Fitnessstudio eigentlich gar nicht so wahnsinnig arg, muss ich sagen. Und ich bin im Moment so ein bisschen am Überlegen, ob es sich eigentlich lohnt, wieder zurückzugehen ins Fitnessstudio, weil inzwischen hat sich das ganz gut etabliert, was das Krafttraining zu Hause so angeht. Und Mitschuld ist damit auch ein bisschen Adrian, wie sich das gehört für einen guten Trainer, weil der nämlich schöne Mittwochsprogramme macht, wo man sich viel abschauen kann. Adrian, was sagst du? Gehst du wieder ins Fitnessstudio nach diesen Lockdowns? Ich war schon seit einer Ewigkeit nicht mehr im Fitnessstudio. Ich habe eigentlich alles zu Hause. Also ich brauche es eigentlich nicht, ins Fitnessstudio zu gehen. Also von daher, ja, ich war auch nie so großer Fan. Ich war, glaube ich, vor Jahren, war ich mal für kurze Zeit im Fitnessstudio Mitglied, aber das hat sich ganz schnell erledigt. Ich habe mir dann halt alles selbst besorgt und ja, habe quasi so ein Fitnesszimmer bei mir, wo ich mich austoben kann. Und mit den Übungen, die du schon angesprochen hast, in den 3 Minuten Mittwoch YouTube-Serie, ja, damit kann man sich schon eigentlich ganz gut beschäftigen. Bevor wir jetzt zu den geschichtlichen Dingen dieses Podcasts kommen, nochmal kurz zum aktuellen. Tabea, du hast es gerade angesprochen. Erzähl mal kurz, wie deine Spendenaktion gelaufen ist, denn alle, die es mitbekommen haben, das ist schon ziemlich beeindruckend, was da abgegangen ist. Erzähl mal, wie es war. Ja, das mache ich sehr gerne. Nur ganz kurz, weil ich hier den Chat auch mitlese und ein bisschen nachgefragt habe. An euch Jungs vielleicht mal alle die Videos ausschalten und Kopfhörer rein. Weil es sieht so aus, als ob das ganz doll echot und man nur Standbild hat. Vielleicht schaffen wir es dann wenigstens, dass die Leute uns hören. Okay. Wäre jetzt so meine Erledigt. Idee. Genau. Und dann hoffe ich mal, vielleicht könnt ihr einfach in den Chat direkt reinschreiben, ob es besser geworden ist. Ja. Und dann zu meinem Spendenlauf. Ja, also ohne Witz nochmal danke an alle, die jetzt vielleicht hier auch drin sind und mitgemacht haben. Es war der Wahnsinn, es war ein sehr intensives Wochenende für mich, aber vor allem auch überwältigend, wie viele Leute wirklich am Ende gespendet haben und was für Summen da auch teilweise rumkamen. Also, ich hätte niemals gedacht, dass, keine Ahnung, irgendein Tierheim in einer Kleinstadt mal eben so 50, 60, 70 Euro wert sein kann für manche Leute. Also einfach Wahnsinn, was da auch für eine, wie soll ich denn sagen, für eine Wahrnehmung, für Tiere so unter den Leuten ist, also wirklich ganz, ganz große Klasse. Und am Ende sind wirklich über 1.100 € zusammengekommen. Ganz viele Leute haben eine neue Bestzeit auf 1 Kilometer aufgestellt. Also ja, ich kann mich einfach nur total bedanken für alle, die da sind oder dabei waren. Ja, war toll, hat viel Spaß gemacht. Kannst du sagen, was so die am besten verbesserte Zeit war, also nicht die Zeit an sich, sondern um wie viele Sekunden man sich da am meisten verbessert hat? Gab es da jemanden? Ich habe eine Person, die hat 27 € gespendet. Das waren dann 27 Sekunden auch. Ich glaube, das war das meiste, zumindest was mir dann auch zurückkam. Genau. Ich Das dachte ist ja ordentlich. eigentlich, dass ich auch irgendwie ein bisschen mehr hätte spenden dürfen, aber ich hatte den Marathon, glaube ich, einfach noch zu sehr in den Beinen. Ja, Ja. womit du ja schon die Brücke schlägst zum Marathon. Ja, also der 1 Kilometer, ich glaube, ich hatte mich dann um 6 oder 7 Sekunden verbessert und ich dachte eigentlich, dass da schon deutlich mehr Luft noch gewesen wäre, aber war es offensichtlich nicht. Hat echt wehgetan. Es gibt dazu auch ein Video auf dem Lauf-Ganzheitlich-Kanal, falls ihr da Bock drauf habt. Genau, ja, und die Woche davor bin ich einen Marathon gelaufen. Das war auch ziemlich cool. Das hatte ich ja nicht wirklich angekündigt in der Wechselzone. Das war aber auch für mich irgendwie wichtig, das mal nur für mich zu machen. Und Ja, ich habe mir dann eine Strecke rund um Marburg gebaut. Das waren 43 Kilometer. Ja, und bin die dann einen Sonntagmorgen zusammen mit der Doro gelaufen. Es war wirklich eine ganz tolle Erfahrung, gutes Wetter. Wir waren auch gar nicht mal so langsam am Ende. Es waren fast 1000 Höhenmeter. Hat wirklich total viel Spaß gemacht. Ja. Und auch davon gibt es ein Video. Und auch davon gibt es ein Video, genau. 200 Episoden. Wir haben ja schon mal eine Live-Episode und eine Jubiläumsfolge gemacht. Schon mehrere. Ihr, glaube ich, Adrian und Lukas. In dieser Vierer-Konstellation gab es, glaube ich, zur 150. das letzte Mal, wenn ich das noch richtig weiß, oder? Kann es sein? Ich habe dich jetzt ganz schlecht verstanden. Ludwig, kannst du es nochmal wiederholen? Ja, es ist ja nicht die erste Jubiläumsepisode, ja, die wir machen. Wir hatten, glaube ich, zu 150 schon mal eine, richtig? Genau, genau. Genau. Vielleicht haben wir es damals auch schon diskutiert, ich weiß es nicht. Ich bin schlecht vorbereitet und habe nicht alle 199 vorherigen Episoden durchgehört. Aber vielleicht könnt ihr mal sagen, wie hat sich denn der Podcast so verändert? 200 Episoden, das sind ja fast 200 Jahre. Wie ist es denn... Wie hat sich der Podcast so aus eurer Sicht entwickelt? Lukas? Ja, es hat sich meiner Meinung nach sehr gut entwickelt, also so, wo wir sind. Man merkt es ja auch an den Downloads und so, dass das ja eigentlich ganz gut klappt momentan, wie wir uns da jetzt aufgestellt haben. Und haben ja auch gute Verstärkung bekommen mit euch Zweien, dass es viel abwechslungsreicher wird, weil wenn man halt nur ein, zwei Leute hat, dann ist es immer schwierig, dann vielleicht Themen zu finden, wo man jetzt nicht so bewandert ist. Und da bringt ihr schon beide sehr viel mit. Wisst ihr noch, was das Thema der allerersten Folge war, Adrian? Ja, klar. Ja, ich meine, das war so eine typische wir stellen uns mal vor Folge und wir erzählen mal so ein bisschen was dazu, was wir jetzt hier so vorhaben. Ich kann mich ganz gut an die Folge erinnern, aber die war halt sehr, ja, schon recht allgemein gehalten, ne? Beziehungsweise war halt so eine Kennenlern-Folge. Mm. Ja, also ich war natürlich auch begeisterter Hörer damals schon und wir haben ja öfter schon darüber gesprochen, was wir eigentlich sind und haben sie auch immer bewusst offen gehalten. Und ich glaube, in der jetzigen Konstellation zeichnet sich ja das ganz gut ab, dass wir eben doch sehr unterschiedlich sind, was auch die Interessen angeht. Uns verbindet auf jeden Fall der Sport, aber jeder hat so ein bisschen so seine Steckenpferde und das ist insgesamt ja etwas, was dem Podcast gut tut. Was mich interessieren würde grundsätzlich, weil ich merke da auch bei mir immer wieder mal so eine Entwicklung, dass man immer phasenweise bestimmte Arten von Podcasts hört, ne? Also bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt lange Zeit sehr viele so klassische Interviewformate gehört habe, sehr, sehr viel Lauf-Content, sehr viel Sport-Content. Das hat sich aber so ein bisschen verändert die letzten Monate. Ich höre momentan eigentlich relativ viel, was gar nicht so viel mit Sport zu tun hat. Eher so Dokumentation, auch mal Politisches, aber auch mal Fiction, da kommt auch immer mehr dazu. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr jetzt unabhängig davon, was ihr mit dem Wechselzone-Podcast alle macht und wir zusammen machen, habt ihr bei euch da auch so eine Veränderung festgestellt, was so Podcast-Hörverhalten im Sinne von Interessen und Themen angeht, Tabea? Ja, definitiv. Also ich habe angefangen, überhaupt Podcasts zu hören mit Bewegt, weil das einfach damals total mein Thema war und weil ich ja noch überhaupt nicht drin war. Und für mich Laufen und vegane Ernährung und das Ganze auch zusammen totales Neuland war und ich alles darüber wissen wollte und alles über Ultralaufen wissen wollte und alles über, weiß ich nicht, wie ich meinen Käsekuchen jetzt veganisieren kann, wissen wollte. Und natürlich hat man ja dann irgendwann so erstmal alles ganz gut abgedeckt, sag ich mal. Und dann shiftet das natürlich eher. Dann war dann, glaube ich, so der nächste Schritt, alles, was so zum Thema Selbstreflexion, Selbstliebe, Selbstoptimierung rauskam. Das war für mich total wichtig. Damals gab es ja noch nicht so viele Meditations-Apps. Beispielsweise habe ich auch Podcasts mit Meditationen viel gehört und die Meditationen durchgeführt. Da habe ich viel Happy, Holy, Confident gehört. Also ich schieße mich dann auch immer so auf ein, zwei Podcasts ein und suchte die erstmal durch. Und jetzt, Ludwig, du weißt es, aktuell ist es halt nur True Crime und ich kann nicht genug davon bekommen. Und ich habe schon alle Podcasts, die ich auch gut finde, das sind vier an der Zahl, die habe ich wirklich komplett von Folge 1 bis Folge 50 schon durchgehört. Also ich bin da echt auch so ein kleiner Creep mittlerweile. Also ich könnte dir, glaube ich, auch mittlerweile perfekt sagen, wie das perfekte Verbrechen aussehen sollte. Bisschen traurig, aber ich kriege auch nicht genug davon. Also gerade ist absolut True Crime. Ja. Ja, das kenne ich gut. Das ist aber, glaube ich, auch normal, weil ich glaube, also was ich immer merke, ich bin ja jemand, der immer gerne auch mal irgendwie was Neues sich anhört und den Algorithmus arbeiten lässt, ne? Also die Empfehlungen nicht nur von anderen Leuten, sondern eben auch mal von Spotify, die höre ich mir dann gerne an. Und ich meine, das ist ja immer so das Problem, wenn man die deutschen Podcasts alle hören kann, ja, ist vielleicht auch ein netter Zusammenhang, aber alle hören kann, die man mag, ist ja schon das eine, aber dann kommen ja noch die ganzen Englischen dazu und gerade im True-Crime-Bereich oder im Fiction-Bereich sind die englischen Podcasts halt schon noch ein paar Welten uns voraus, glaube ich, zumindest für meinen Geschmack, und das ist schon, da hat man schon einiges zu tun und eigentlich kann man auch nur Ausdauersport machen, wenn man wirklich Podcast-Hörerin oder Hörer ist, weil sonst hat man einfach keine Zeit dazu. Aber was mich noch interessieren würde, vielleicht kann Lukas da auch was dazu sagen, wie schafft man es denn, gerade wenn man auch einen eigenen Podcast hat, jetzt auch im Rückblick vielleicht auf die letzten eben 200 Episoden, da auch thematisch breit zu bleiben und abwechslungsreich zu bleiben und nicht alle 10 Folgen sozusagen sich selbst zu wiederholen und über die gleichen Themen zu sprechen? Da sprichst du gerade was an, was ich mir sogar letztens mal so Gedanken drüber gemacht habe, ob wir schon mal ein Thema zweimal behandelt haben oder, ja gut, wir kommen immer wieder auf ein Thema vielleicht zurück, aber so, dass wir vielleicht gesagt haben, wir nehmen das Thema, aber das hatten wir schon mal gehabt, kann ich gar nicht ganz genau bestätigen, ob es so ist oder nicht ist. Ja, ich glaube auch nicht, aber man weiß es ja nie, weil das ist... Ja, weiß nicht, irgendwie, man, es gibt ja gerade im Ausdauersport auch so viel zu erzählen. Also, man hat ja verschiedene Interessensgebiete, sag ich mal. Ja, manchmal ist es auch saisonal bedingt. Man merkt es ja gerade im Triathlon, dass zum Beispiel zum Ende des Jahres der Hawaii ist. Anfang des Jahres sind oft die Marathons und so. Und so ergibt sich meistens immer interessante Themen, und dazu kommen halt noch, glaube ich, die interessanten Sachen, die wir vielleicht noch im Leben erleben, oder auch wenn ich jetzt auf dich so schaue, Ludwig, die Projekte, die man halt dann irgendwann angeht, und das bespricht man dann halt oft so dann noch im Podcast. Und ich weiß nicht, ob ihr euch davon freimachen könnt, aber manche Sachen habe ich auch extra für den Podcast nur gemacht. Naja gut, extra für einen Podcast würde ich vielleicht nicht sagen, aber natürlich macht es schon mehr Spaß, wenn man darüber erzählen kann, was man so plant, und gerade jetzt auch in der Zeit, wo man halt sehr viel eigene Projekte und eigene Organisationen übernehmen muss, macht es natürlich schon Spaß, wenn man dann irgendwie bemerkt, wenn man davon erzählt, dass man irgendwie 100 Meilen laufen will, dass man dann auch direkt Nachrichten über Instagram bekommt oder hier in der Podcast-Community jemand dann sagt, ich will mitlaufen oder lass mich begleiten oder wann machst du das denn? Dann bin ich vielleicht dabei oder so. Und die ersten schon sagen, wie viel sie gerne spenden würden, das ist schon eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Und klar, also man macht es vielleicht nicht nur für den Podcast, aber sicherlich macht es das Ganze nochmal ein bisschen schöner und erweitert das Ganze auch ein bisschen. Grüße übrigens an den Main-Athleten, der uns hier auch gerade zur 200. Folge gratuliert. Vielen Dank dafür. Wir hören dich natürlich auch sehr gerne, und Grüße gehen an der Stelle mit einer Empfehlung zusammen raus. Einer der Sportpodcasts, die ich immer noch höre. Euer Laufend im Ohr to go, ganz schnell. Laufend im Ohr, ja, genau. Da wird sicherlich der Main-Athlet demnächst auch mal dran kommen, das stimmt. Adrian, du bist Mann der ersten Stunde. Wer von euch beide hatte die Idee für den Podcast? Lukas, wie war das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwo hatten wir immer wieder mal so über das Thema Podcast und es selber zu machen immer wieder mal gesprochen, bis jetzt irgendwann einer von uns gesagt hat, komm, wir machen es einfach mal. Aber ich kann dir jetzt wirklich nicht sagen, wer jetzt der Vater des Podcasts so in dem Sinne ist. Also ich glaube, im Endeffekt ist es auch nicht wichtig. Also wie gesagt, wir hatten immer wieder mal so drüber gesprochen, immer wieder mal das Thema gehabt, und zum Glück haben wir es dann durchgezogen. Manche fragen ja immer wieder, 200. Episode ist ja schön und gut, aber seit wann gibt es eigentlich den Wechsel zu einem Podcast? Ich könnte diese Frage gar nicht beantworten. Wer von euch beiden weiß das? Also genaues Datum weiß ich jetzt nicht. 2016, nee, Gott, 2017. 17, ja. 2017. Nee, 16, glaube ich, war es übergangen. Ja. So, 16, 17. Ah ja. Ja, das ist doch sportlich auf jeden Fall. Wenn man sich überlegt, dass es jetzt 200 Episoden sind, kann man sich ja ausrechnen, in welcher Frequenz die Episoden rauskommen. Möchte ich jetzt nicht übernehmen, aber ist jedenfalls beeindruckend. Also schon so ziemlich jede Woche. Also ich glaube, wir hatten tatsächlich in den letzten 4 Jahren, das kannst du wahrscheinlich an drei Fingern abzählen, wie oft wir da jetzt eine Woche ausgelassen haben. Tatsächlich, ja. Also das ist wirklich sehr selten gewesen. Ja, ja. Ja, wir haben das ja auch oft schon diskutiert. Wir können ja auch so ein bisschen behind the scenes jetzt mal erzählen. Stoppt mich, wenn das zu viel wird. Aber es ist natürlich schon sportlich, ne? Also auch für ein Viererteam diskutieren wir immer wieder mal, das merkt ihr ja hoffentlich auch, Hörerinnen und Hörer, dass wir uns auch immer wieder versuchen, was Neues zu überlegen oder das auch ein bisschen so entwickeln lassen. So diese ganzen kleinen Formate, die wir jetzt hier auch haben. Jeder hat so ein bisschen sein Format. Dann gibt's noch Formate, wo beide oder drei oder viermal dabei sind von uns. Das entwickelt sich dann immer wieder auch. Und natürlich ist es schon ganz schön sportlich zu sagen, wir möchten, wenn es geht, jede Woche erscheinen oder zumindest sehr, sehr regelmäßig erscheinen. Das ist natürlich ein Anspruch, den man erstmal Folge leisten muss und den man dann auch qualitativ natürlich entsprechend untermauern muss. Wie schafft man das? Vielleicht könnt ihr erzählen, wie wir uns da abstimmen oder was sinnvoll ist und wo ihr dann vielleicht auch sagt, puh, ja, also irgendwie muss man aufpassen, dass man dann letztendlich auch nicht irgendwie, ich habe es schon angesprochen, thematisch redundant wird oder auch irgendwie von der Art und Weise, wie man so einen Vierer-Podcast auch zusammenstellt, nicht zu chaotisch wird. Wie hat es geklappt oder hat es geklappt oder sagt ihr, nee, eigentlich ist es genau gelebtes Chaos, was wir hier machen, Tabea? Ja, ich glaube, es ist vor allem Ansichtssache auf der einen Seite. Ich bin immer sehr dafür und ich glaube, da spreche ich für uns alle, dass wir auch sagen, okay, komm, wir probieren's. Und probieren ist immer besser, als im Vorhinein zu viel darüber nachzudenken, ob das jetzt gerade alles so Sinn ergibt, wie wir uns das vorstellen. Und an drei Fingern, ah, okay, irgendjemand hat was Lustiges von euch gesagt. Ich lese hier den Chat mit, ich bin komplett abgelenkt die ganze Zeit. Nein, aber also zumindest so zu meiner Persönlichkeit, das ist auch schon rausgekommen, passt es halt auch ganz gut, dass ich liebe, neue Sachen auszuprobieren und ich sag halt selten von vornherein so, nee, lass mal nicht machen oder so. Was natürlich manchmal dafür sorgt, dass es ein bisschen chaotisch wird, aber ich finde das manchmal auch gar nicht so schlecht, solange man da selbst noch einen roten Faden erkennt und sich selbst damit wohlfühlt. Und ja, an der einen oder anderen Stelle ist natürlich auch schon vorgekommen, dass irgendwie sich ein Format nicht so bewährt hat, wie man das am Anfang vielleicht geglaubt hätte. Und dann ist es auch in Ordnung, ne? Also gerade, ich sag mal, man fängt mit einer Meinung an und lässt sich dann vielleicht auch eines Besseren belehren, weil man es ausprobiert hat. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, sowohl beim Podcasten als auch generell, ne? Ja, das finde ich auch immer ganz spannend. Also ich glaube, dass aus dem Chaos manchmal auch sehr gut Kreatives entstehen kann. Allerdings muss man immer aufpassen, dass natürlich nicht der Eindruck entsteht bei den Hörerinnen und Hörern, dass es ja alles im Chaos endet. Und ich glaube, das haben wir, finde ich zumindest, bisher ganz gut hinbekommen. Adrian, was sind so deine Geheimrezepte, dass dir auch die Themen nicht ausgehen und du immer eigentlich weißt, was du sagen möchtest im Podcast? Oh, kann ich dir gar nicht so sagen. Also ich habe da tatsächlich kein Geheimrezept, was das angeht. Also ich bin wirklich an vielen Themen interessiert und ich lese mich gern in Themen ein und ich habe da natürlich sehr oft auch den Podcast im Hinterkopf, ne, und denk mir dann, okay, wäre das was jetzt für den Podcast oder auch nicht? Andererseits probiere ich auch gerne Sachen aus, ne? Also durchaus hatten wir auch schon mal Formate hier, die ich irgendwo hier so reingebracht habe, die sich dann nicht bewährt haben. Das gehört auch irgendwie dazu, ne? Man muss schauen, was funktioniert nicht, und probieren geht definitiv über Studieren. Ja, das stimmt. Und ich glaube, was immer ganz schön ist, ist, wenn man dann eben auch das Feedback aus der Hörerschaft bekommt. Da haben wir manchmal sehr viel. Das ist auch immer sehr unterschiedlich. Also ich kann mich noch dran erinnern, als wir vor kurzem die Abstimmung darüber hatten, wie die einzelnen Formate so ankommen bei unseren Leuten, bei den Wechselzronis. Da gab es ziemlich viel Beteiligung. Und dann gibt es aber auch immer wieder mal Phasen, wo wir dann so gut wie gar kein Feedback bekommen, wenn wir auch konkrete Fragen stellen. Das finde ich auch immer ganz interessant, einfach abzulesen, welche Themen so auch ein bisschen auf Resonanz stoßen. Manche laufen natürlich dann auch einfach mit. Ich frage mich dann auch immer, wie hoch die Schwelle natürlich auch ist, dann sich mal direkt an ein Podcast-Team zu wenden. Also ehrlich gesagt, ich mache das schon ab und zu. Ich mache es aber dann eher über einen Kommentar auf Instagram oder so. Selten, dass ich wirklich jemanden direkt anschreibe oder per E-Mail schon gar nicht mehr. Also E-Mails nutze ich eigentlich nur noch dienstlich, aber eigentlich fast gar nicht mehr privat. Deswegen ist es immer so ein bisschen, eine schwierige Geschichte, dann auch wirklich einen Diskurs anzustoßen. Und deswegen glaube ich, so arbeiten wir ja letztendlich auch ein bisschen, stimmen wir uns immer so ein bisschen ab, wer mit welchem Thema in eine Folge reingehen will. Und wir achten eigentlich auch gar nicht so darauf, was so die Außenwirkung eines Themas sein kann. Was ich manchmal fast ein bisschen, ja, schade möchte ich nicht sagen, aber so, wie soll ich sagen, unhörerinnenfreundlich finde. Auf der anderen Seite macht es uns aber auch ein bisschen aus, ne, dass wir so ein bisschen unterschiedlichste Themen durcheinander besprechen. Ich erinnere mich dran, und das ist auch eine meiner liebsten Folgen eigentlich zur Aufnahme gewesen, als wir den Game-Changer-Film diskutiert haben. Da ging es schon ganz schön... Sehr kontroverses Thema. Sehr kontrovers und ging sehr hoch her, aber ich fand es super spannend, selbst zu diskutieren. Also selbst die Aufnahme hat mir da riesig Spaß gemacht, und ich glaube, dass die Folge auch sehr interessant zu hören war. Lukas, hast du so einen Moment, an den du dich ganz besonders gerne erinnerst? Jetzt in den 200 Folgen oder seitdem wir mit zu viert sind? Beides. Erstmal die 200 gesamt und dann die junge Generation. Der Wechsel ist so nichts. Also im Großen gesprochen hätte ich gesagt, viele gute, interessante Interviews mit Leuten, die man vielleicht gar nicht gedacht hat, dass man mit denen mal ein Interview führt. Und was ich besonders cool fand, war zum Beispiel das ZuhörerInnen-Treffen beim Adrian auf dem Hohe Rutzkopf war das. Das war mega. Ja, und in der vergangenen Zeit, da muss ich euch sagen, das Interview mit Laura Philipp war einfach, also das ist outstanding. Also das sieht man ja auch auf den Downloadzahlen. Also da hat die Tabea ein Kuh gelandet. Ja, da bin ich auch immer noch sehr, sehr stolz drauf. Und ich will nicht zu viel spoilern, aber manchmal schreiben wir noch per WhatsApp. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Nein, also das klingt jetzt falsch, aber also dadurch, dass ich ja über zyklusbasiertes Training meine Examensarbeit schreibe, und wenn ich dann immer nochmal irgendwo eine spannende Studie finde oder je nachdem, in welche Richtung sich meine Studie entwickelt, da sind wir so verblieben, dass ich ihr da ab und zu mal ein Update schicke, weil sie da ja auch sehr interessiert ist, und genau. Aber auch das ist halt cool, ne? Also ich meine, sie hat da ja bei mir auch irgendwie einen riesen Stein nochmal ins Rollen gebracht, und ist ja auch schön, wie die Zahnräder so ineinander greifen und da ja auch bei uns im Privaten dann doch sehr, sehr viel Positives dann auch aus dem Podcast wieder entstanden ist. Ja, ich glaube, das ist auch was wir ganz gut hinbekommen haben die letzten Monate, dass wir die Themen auch wirklich sich entwickelt haben lassen. Also wir haben, glaube ich, jetzt nicht einen Redaktionsplan, wo wir wöchentlich oder monatlich planen, welche Themen wir da so setzen wollen. Das kann man machen, das ist durchaus auch sinnvoll, funktioniert bei uns aber anders auch ganz gut. Und dieses zyklusbasierte Training beispielsweise, das hat sich ja dann doch letztendlich so ein bisschen... Ja, verselbstständigt ist der falsche Ausdruck, aber von selbst irgendwie entwickelt, natürlich auch durch die prominente Interviewpartnerin, die wir da gewinnen konnten. Aber so als Thema, glaube ich, hatten wir das alle erstmal nicht auf der Agenda. Und dass es solche Themen gibt, glaube ich, das ist schon sehr spannend. Es geht ja auch immer wieder so ein bisschen um Ernährungsthemen bei uns. Dann habt ihr die Coaching-Zone, wo ihr natürlich auch die entsprechenden Perspektiven der Trainerinnen und Trainer ansprecht und weitergeben könnt. Und so hat sich das alles so ein bisschen weiterentwickelt. Auch so das Thema Podcast an sich als Meta-Thema sozusagen hat sich da jetzt entwickelt. Das finde ich natürlich auch sehr schön. Und ich glaube, das ist was, was sehr gut funktioniert hat, was wir aber eigentlich so nie geplant hatten. Ne? Und das meinte ich eben vorher mit, aus dem Chaos kann dann durchaus auch mal was Beständiges entstehen. Definitiv, ja. Mega schön. Ja, ich meine, wir haben ja ein paar Zuschauer hier. Vielleicht habt ihr ja mal Bock, uns ein bisschen was in den Chat zu schreiben. Also Andrea schreibt E-Mails 90er. Das stimmt weitestgehend, sagen wir es mal so. Privat zumindest stimmt es bei mir. dienstlich stimmt es überhaupt nicht, wobei ich immer noch ein großer Fan, ehrlich gesagt, von E-Mails im Berufsleben bin. Das ist für mich als Chaot sehr sinnvoll, weil ich da Sachen nachvollziehen kann. Aber da wir driften zu sehr jetzt, glaube ich, ab, wenn ich das jetzt noch erzählen würde. So, manche hören alles, lese ich hier gerade. Wer hört Lukas? Lukas, sag mal was, hören wir dich alle noch? Ich weiß nicht, ich habe mal ein bisschen was umgestellt, ich hoffe, man hört mich jetzt wieder. Also wir hören dich jedenfalls, das ist schon mal ganz gut. Ja, das war schon schlechter, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ich würde, also was mich interessieren würde, wäre an die, die jetzt hier so im Chat sind, die Wettkämpfe sind ja schon wieder abgesagt, das wissen wir ja. Und wir wissen ja auch, dass Ludwig schon ein neues, kleines Projekt hat. Bin mal gespannt. Habt ihr euch auch schon irgendwas überlegt, was ihr gerne machen würdet, was ihr jetzt im Frühjahr oder im Sommer anvisiert? Gibt's da was oder sagt ihr, boah, nee, irgendwie, ich höre auf mit dem Ausdauersport, ist doof. Ja, bis jetzt die Rückmeldungen kommen, vielleicht ein kurzes Update von meinem Vorhaben. Ich will jetzt nicht jedes Mal drüber sprechen, weil wir auch noch gar nicht in der heißen Phase sind, aber ich kann schon mal sagen, und da freue ich mich wirklich sehr drüber, dass ich jetzt meinen Partner gefunden habe mit der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Also ich werde am 19. Juni, für die, die es noch nicht wissen, den Mauerweg ablaufen, den FKT des Mauerwegs, 165 Kilometer. Mehr dazu auf jeden Fall später mal in Episoden, aber ja, wenn ihr euch überlegen möchtet, da dabei zu sein und vor allem eben auch für den guten Zweck zu spenden, dann bleibt auf jeden Fall dabei in der Wechselzone. Da wird es in den nächsten Wochen Infos drüber geben und ich hoffe, dass ich noch ein ganz kleines bisschen mehr als Tabea mit einnehmen kann, aber im Prinzip hat Tabea schon ziemlich mein Spendenziel, nämlich 1.650 Euro für 165 Kilometer erreicht und vielleicht schaffen wir es aber noch viel, viel mehr zu sammeln für den guten Zweck. Dazu aber später dann mal mehr, damit ich nicht jedes Mal das Gleiche erzähle und doch sind wir nicht in der heißen Planungsphase. Also insofern nur mal ganz kurz gespoilert. Wir gucken mal, was reinkommt im Chat. Ja. Ich glaube, das dauert immer ein das bisschen, dauert immer weil ein sie bisschen, jetzt ja. erstmal drauf antworten. Ja, wir haben ein bisschen Latenz, das ja. ist schon richtig. Ja, ich weiß nicht, ob man mich jetzt mal hört. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so stumm geschaltet oder sowas. Also ich meine, die Jungs und Mädels im YouTube bei Skype hören mich ja. Also irgendwie, keine Ahnung. Ja, also alle anderen. Lukas erzählt uns gerade, dass er nicht weiß, woran es liegt, dass man ihn hört. So machen wir das jetzt dabei, ja. Lukas sagt was und du wiederholst das dann immer. Ja, alle anderen hören es aber dann auf Spotify. Auf jeden Fall hört man auch Lukas wieder. Oder genau. Bei jeder anderen Plattform. Ja, stimmt, sorry. Ich sage immer Spotify, aber ich meine natürlich immer alle. Ne? Ist ja sowieso klar. Ja. Wir sind kein Spotify-Original. Aber zum Thema Projekte. Noch nicht. Ich habe jetzt auch, also vor einer Stunde habe ich mit einer Freundin, mit einer sehr guten Freundin von mir telefoniert und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, was mein nächstes Projekt wird. Und ich bin jetzt mal so frei, das zu spoilern. Und zwar, ich bin noch nicht, also ich schau mal, aber ich könnte es mir vorstellen, sie macht nämlich jetzt ein dreimonatiges Praktikum am Edersee in irgendeinem Hotel, was natürlich halb geschlossen ist, aber naja, sie wird es trotzdem irgendwie machen. Und sie hat da dann auch eine kleine Ferienwohnung und so, also sich gemietet für die Zeit mit ihrem Hund. Und ja, ich habe sie jetzt noch nicht darüber in Kenntnis gesetzt. Es sei hiermit getan, liebe Isa. Ich werde dich besuchen und dann werde ich mal entweder den ganzen Urwaldtrail oder einen Teil des Urwaldtrails unbedingt laufen. Das ist nämlich der Trail, der um den Edersee rumführt. Und der juckt mich schon seit einiger Zeit und das könnte jetzt mal so eine gute Gelegenheit sein, den zu laufen. Wann wird es ja, sein, denn, weißt du schon? Denn schon? Naja, in den nächsten 3 Monaten. Naja. Wie lang ist denn die Strecke? Ich glaube 68 Kilometer, aber ziemlich viele Höhenmeter. Also vielleicht ist das ein bisschen zu hoch gegriffen. Vielleicht mache ich dann nur einen Teil oder so. Naja. Haltet die Pressen an, ich bin zu hören anscheinend. Yay! Ja, sehr gut. Ja, so, Andreas schreibt ja auch, ihr macht Challenges auf Strava. Ja. Das ist natürlich immer eine gute Möglichkeit, ne? Da geht momentan ja richtig viel ab. Und es ist ein geiles Gefühl, schreibt er, mit Aaron Bienenfeld in einer Liste zu stehen. Das stimmt natürlich. Mit unserer deutschen Elite in einer Liste zu stehen, ist schon mal gut. Und das ist ja genau das. Also jetzt sind wir ja wieder beim Thema, ne? Hoffentlich gibt's irgendwann mal wieder Rennen, aber das macht ja eben unseren Sport auch aus, dass man mit der Elite zusammen in einem dem gleichen Rennen oder in einem und der gleichen Strava-Liste steht. Habt ihr schon irgendwelche Pläne für dieses Jahr eigentlich? Adrian, hast du irgendeinen Plan, was du dieses Jahr noch vorhast? Ja, natürlich, natürlich. Was glaubst du, warum ich so viel Gravel? Ab nächsten Monat gehen ja wieder die Orbits los. Und von daher würde ich da auf jeden Fall den einen oder anderen mitnehmen. Mal schauen, was für Strecken da rauskommen. Momentan wird jeden Tag eine neue Strecke veröffentlicht. Eine ist hier sogar gar nicht so weit von mir entfernt. Und Odenwald ist aber natürlich. Hä? Na ja, okay, schon. Sorry, ja. Ja, im Odenwald, die. Ja, ich hab's vergessen. Allerdings ist das eine Hammerstrecke. Ne? Also 200 Kilometer und über 4000 Höhenmeter. Es werden tatsächlich alle 11 Odenwald-Gipfel in der Tour mitgenommen. Also das ist schon natürlich ein Brett. Mal schauen, was noch kommt. Ich hoffe, dass ihr irgendwas im Frankfurter Raum, irgendwas hier um den Taunus herum noch reinkommt. Und ja, das ist so mein Ziel jetzt auf jeden Fall für die nächsten Monate. Und dann sind wir ja noch mit Lukas für den Xterra in Luxemburg angemeldet. Mal schauen, was sich da tut. Ja, und du hast ja auch ein neues Gerät zugelegt, oder? Das wissen, glaube ich, nur die Leute auf YouTube momentan. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, oder? Da haben wir noch gar nicht richtig hier drüber gesprochen, ja, tatsächlich. Siehst du, dann sag mal, was hast du dir dann zugelegt? Also die uns auf YouTube folgen, die werden es schon wissen, sehr, sehr, noch ein nächstes kontroverses Thema, gerade für Lukas. Und da kamen auch sehr viele Nachfragen bei mir an. Was sagt denn Lukas dazu? Ich habe mir nämlich ein E-Bike geholt, ein E-Gravel-Bike. Und ja, Lukas, was sagst du denn dazu? Ich verweise auf die nächste Folge. Da muss Lukas sich erstmal eine Strategie überlegen, eine Argumentationsstrategie. Das klingt gefährlich. Wir haben ja schon aufgenommen dazu. Ja, wir haben tatsächlich schon eine Rad-Extra-Folge aufgenommen, die jetzt demnächst rauskommt. Und da hatte Lukas schon ein bisschen was erzählt. Aber ich dachte, vielleicht, Lukas, willst du noch ein bisschen was spoilern? Ich kann natürlich für die ZuhörerInnen, die hier gerade bei uns natürlich live sind, auch natürlich auch gerne dazu was sagen. Ganz kurz, Lukas, bevor du das sagst, ich frage dich anders. Könnte ich dich mit meiner Argumentation ein klein wenig umstimmen, was E-Bikes angeht? Nein. Das ist der richtige Teaser. Mein Standpunkt hat sich nicht um 1 Zentimeter verändert, sagen wir es mal so. Ja, was eigentlich aber so schade ist, weil hört selbst in die Episode rein. Was soll ich sagen? Also, was soll ich sagen? Ich habe alles versucht. Ich habe mir sogar eins gekauft. Meine Argumentation fand ich war sehr schlüssig. Also das wollte ich damit sagen. Ja, ich verstehe es ja auch so ein bisschen, aber andererseits, ich weiß nicht, ich würde mich da vielleicht sogar ein bisschen selber betrügen und irgendwie gefällt mir das nicht so. Na gut, okay, also. Ich weiß ja, wie ich bin, weißt du, ich würde es wahrscheinlich dann die ganze Zeit ausnutzen. Ja, das ist einfach. Also ich kann mal sagen, ja, Tabea, sag du erstmal. Nee, ich sag nur, weil Andreas gerade reingefragt hat, ob E-Gravel zugelassen sind. Zugelassen zu? Also zu den Orbits, also, glaube ich. Ich glaube, es muss nicht. Nein, zu Orbits nicht. Okay. Nein. Vielleicht erlaube ich mir trotzdem Spaß und fahre einfach einen Orbit damit. Ich meine, ist ja nicht verboten. Ich meine, ich komme dann halt. Auslassen, ne? Nein, ich komme dann halt nicht in die Wertung. Ach so, ne? Ach so. Aber das ist dann völlig Schnuppe. Ne? Also das ist doch egal. Ich habe eh vor, so 2-3 Orbits würde ich schon gerne fahren und vielleicht fahre ich einfach mit dem E-Graveler und dann bin ich halt nicht, wird er halt nicht mitgezählt, aber wen interessiert. Du könntest natürlich auch den Berliner Mauerweg abfahren damit, ich hätte da auch schon ein richtiges Datum für dich. Okay. Corona. Stimmt. Aber hab schon mitbekommen, Adrian ist voll im Modus, der hat gesagt, er wird gerade, also das E ist bei ihm jetzt immer mit drin. Ja, das ist gelebte Leidenschaft auf jeden Fall, ja. Ja, sehr gut, also wie gesagt, mehr dazu dann eben im Einspieler, das wird sicherlich kontrovers, da gibt es dann vielleicht auch die entsprechenden Kommentare dazu, die ich vorher schon angesprochen habe. Lukas, deine Pläne für dieses Jahr noch, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber sag's ruhig nochmal, hat sich da irgendwas jetzt herauskristallisiert oder verstetigt? So ein bisschen meine Einstellung hat sich so ein bisschen ins Wanken geraten, weil ich habe eigentlich gedacht, so Richtung Sommer wird das alles ein bisschen besser, so wie letztes Jahr, würde ich sagen. Hatte ich gehofft, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird immer schlechter eigentlich so und das wird immer dieses Hin und Her und auf und zu und keine Ahnung, das irgendwie verschleppen wir die Situation irgendwie nur weiter. Und irgendwie glaube ich, dass da wir den Xterra in Luxemburg machen wollen, könnte es ein Problem werden mit Ausreise oder Einreise oder. Also ich bin geimpft. Ja, danke, Glückwunsch Adrian und auch an deine Frau, dass ihr schon das Glück hattet. Ich persönlich werde zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht in den Genuss gekommen sein, das zu probieren. Aber ja, keine Ahnung. Deswegen, ich hoffe zwar, dass es stattfindet, wird aber sehr hart für mich werden, weil ich wahrscheinlich bis dahin nicht einen Meter geschwommen werde. Und dann hoffe ich irgendwie noch, dass wenigstens zum Ende des Jahres noch ein bisschen was abgeht, wettkampftechnisch, und dann würde ich halt, spekuliere ich immer noch auf den Frankfurt-Marathon. Ja, da bist du nicht der Einzige. Also da habe ich meinen Glauben auch noch nicht verloren. Es ist natürlich extrem schwierig jetzt in dem Moment. Ich denke da schon ein bisschen auch an die Organisatorinnen, Organisatoren, die das Ding jetzt auf die Beine stellen müssen und halt einfach weiterhin ins Blaue hineinplanen müssen. Also ich weiß nicht, wie da die Policy ist. Ich gehe mal davon aus, dass die auch jetzt damit rechnen, dass das im Oktober alles stattfindet, wie es geplant ist. Anders kannst du es, glaube ich, momentan gar nicht machen. Aber es ist natürlich schon, ich habe auch ein bisschen gehofft, dass wir inzwischen weiter wären, sind wir nicht. Die Diskussion, glaube ich, kennt ihr alle zur Genüge. Die wollen wir jetzt auch gar nicht anfangen. Aber ich glaube immer noch an den Frankfurt-Marathon. Ich glaube, dass das zweite Halbjahr oder zumindest mal ab Herbst alles wieder einigermaßen gut wird. Und da, glaube ich, müssen wir jetzt einfach ein bisschen optimistisch sein. Wir haben eine Frage von Benedikt bekommen. Ein bisschen haben wir sie vorher schon angesprochen. 199 Folgen. Was war euer lustigstes Erlebnis? Wir haben gerade so den Lieblingsmoment diskutiert. Aber gibt's was, wo ihr sagt, das war ein besonders lustiges Erlebnis? Ich muss zum Beispiel gerade an die kotzende Katze von Tabea denken. Ihr sicherlich auch alle. Ich war zuerst. Haha. Tabea, ja. Dein lustigstes Erlebnis. Ja, ich Mist, das wäre jetzt mein Joker auch gewesen. Obwohl, für mich war das ja nicht so lustig, weil ich musste das ja alles aufmachen dann, während ihr lachen konntet. Ich kann, wenn du noch überlegen musst. Ja, ich überlege noch. Okay, dann grätsch hinein. Und das war, ich war zwar bei der Aufnahme mit dabei, aber ich habe mich so schäppig gelacht, als Ludwig meinte, Batman ist ja nicht fake. Das war gut, ja. Wieso war das lustig? Was? Weil wir das so noch nicht gewusst haben. Okay. Ludwig, wir müssen dir was sagen, was deine Eltern offensichtlich verpasst haben. Ich kann euch gar nicht hören, die Verbindung ist gerade wieder weg. Sorry, ich bin raus. Ich find's generell eigentlich immer echt lustig, wenn wir aufnehmen. Also es gibt immer so mindestens einen Lacher pro Folge, deswegen überlege ich gerade. Adrian, hast du schon was? Ich weiß es auch nicht. Also es, wie du sagst, aber ja, also es gab schon sehr, sehr viele lustige Momente. Also mir fehlt da halt in der jüngsten Vergangenheit natürlich die kotzende Katze ein. Aber ansonsten, wir hatten schon mal definitiv sehr viele coole Momente. Aber so ad hoc fällt mir jetzt wirklich jetzt nichts anderes ein als Batmans, Katzen und diese Geschichten. Vielleicht können wir dann gleich die Brücke schlagen. Ich habe gerade eine Frage von Andreas gesehen, da kommen wir gleich dazu. Die kommt auf jeden Fall gleich dran, weil ich die auch sehr spannend finde. Aber wenn ihr sagt, lustigste Moment, wisst ihr jetzt gar nicht so recht. Habt ihr einen Moment gehabt mal beim Podcast, wo ihr dann nachgedacht habt, ach, das hätte ich mal vielleicht anders gesagt oder das war jetzt irgendwie doof oder das würde ich jetzt eigentlich ganz gerne schneiden, traue mich aber nicht, Lukas, das zu sagen. Gibt's so einen Moment? Ja, da habe ich direkt was im Kopf. Also ich hatte mal so einen Moment und das habe ich es, während ich es ausgesprochen habe, noch gedacht und dann habe ich aber Lukas nicht mehr gebeten, das zu schneiden, weil es dann zu schnell weg war. Ich habe aus dem Witz heraus, und ich glaube, in dem Moment fanden wir es auch sehr lustig, habe ich Adrian in einer Folge zweimal verbessert, weil er anstatt wie als oder anstatt als wie gesagt hat. Irgendwie so. Und es war in dem Moment als Witz gemeint und wir fanden es auch alle witzig. Aber im Nachhinein, ist mir das so richtig, also als ich das nochmal gehört habe, ist mir das so richtig im Halse stecken geblieben. Weil ich so dachte, das ist eigentlich nicht die Art von Kommunikation, die ich führen möchte und auch nicht die Art von Witzen, die ich machen will, so auf Kosten einer anderen Person. Also in dem Fall weiß ich, dass Adrian das jetzt auch nicht schlimm fand oder so, weil wir haben sogar noch danach darüber gesprochen. Aber das war, ja, das hätte ich sehr gerne geschnitten. Da war ich fast ein bisschen traurig, dass ich das nicht noch gesagt habe. Ja, das. Wir haben tatsächlich auch Mails darauf bekommen, ne? Du hast da Nachrichten drauf bekommen, genau. Ja. Da haben sich ein paar Zuschauer gemeldet, so von wegen, die Tabea, die ist da aber sehr ruppig mit ihr umgegangen. Ja, so zu Recht, ne? Ja. Aber ich weiß ja bei euch, dass ihr das nicht mitbekommen habt, aber ich habe ja sogar das Gegenteil gemacht und ich habe einfach die Dinge beides nochmal rausgeschnitten und ganz am Ende der Folge nach dem Abspann, so als Outro sozusagen, das nochmal mit reingeschnitten. Ich fand's lustig. können die zu diejenigen, die gerade hier online sind, vielleicht kann einer von euch sagen, dass er es mitbekommen hat, dass es am Ende nochmal so ein kleines Outro gab. Vielleicht sollten wir unsere eigenen Folgen doch mal wieder hören. Ja, vielleicht sollten wir bis zu Ende hören. Ja, ich glaube auch. Adrian, gab es bei dir so einen Moment, wo du sagst, ach, das war jetzt nicht so gut? Ja, ich kann mich erinnern, das ist schon eine Ewigkeit her und ich weiß nicht, ob sich der Lukas noch daran erinnert, aber wir haben irgendwie über das Thema Doping gesprochen und ich habe da irgendwas mit Doping in Verbindung zu Jan Frodeno gesagt, was ich, wo ich nachhinein gedacht habe, okay, ob das jetzt cool war, weiß ich nicht. Lukas, kannst du dich noch daran erinnern? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, aber ich glaube, du hast es doch rausschneiden lassen. Also ich glaube, ja, tatsächlich, okay. Ich meine nämlich schon, weil wir noch dann, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil wir noch drüber gesprochen haben und ich sagte, das fand ich jetzt persönlich nicht so schlimm, aber du hast ein schlechtes Gefühl dabei gehabt, da habe ich es natürlich, glaube ich, rausgeschnitten. Aber dafür hast du es ja jetzt gesagt. Genau. Es wäre sonst teuer geworden. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, also es war schon tatsächlich auch schon, es ist jetzt wirklich, also locker 3 Jahre her, oder Lukas? Also schon wirklich eine Ewigkeit hier. Irgendwie hatten wir das Thema Doping und irgendwie habe ich mich da so ein bisschen, keine Ahnung, in Rage geredet und so. Hab da so ein paar Sachen gesagt, wo ich mir nahe gedacht habe, nee, also das war jetzt uncool. Aber da kann ich aber ein bisschen was zu sagen, weil ich habe eigentlich nichts dazu zu sagen, sondern die Sachen, die mir nicht gefallen, die würde ich dann auch einfach rausschneiden. Aber ich muss sagen, das passiert. Zunächst ist ehrlich. Ja, also es passiert schon sehr selten. Es kann schon mal sein, dass ich jetzt irgendwie ein paar Öms oder sowas, wenn ich mal ein bisschen so ins Stottern komme beim Reden, dass ich sage, naja, das klingt jetzt scheiße, das kürze ich jetzt einfach oder sowas. Da sowas passiert schon aber mal. Aber ich glaube, das ist ja okay. Sowas. Das ja. passiert auch schon mal bei euch, aber so jetzt, dass ich jetzt da mal einen kompletten, wie jetzt der Adrian sagte, dass sie im Doping, das würde ich gerne rauskommen, das ist ja sehr selten, aber ja, da kann ich halt mal dazu sagen, dass man vielleicht auch als Zuhörer, da ich ja selber viel Podcast-Zuhörer bin, auch vielleicht mal ein bisschen milde walten lassen sollte mit den Leuten, die einen Podcast machen, weil man ist einfach in einem Gespräch. Das ist so, als würdet ihr euch einfach mit Leuten zusammensetzen und einfach drüber sprechen. Und so fühlt sich das bei uns auch an. Wir bereiten das ja nicht vor. Wir haben ja kein Skript, das wir abarbeiten. Wir haben ein paar Themen, ein paar Stichpunkte und danach gehen wir. Und manchmal passieren halt solche Sachen, die man vielleicht später sagt, na, das ist jetzt öffentlich, das ist jetzt vielleicht nicht so toll. Aber na, wie gesagt, da auch mal aufs große Ganze gesehen, sollte man da vielleicht ein bisschen den Hintergrund sehen, dass man das auch vielleicht jetzt nicht eins zu eins so dahinter steht, wie man es gerade gesagt hat in dem Moment. Also ich muss sagen, ich muss da an zwei Momente denken. Das eine war mir ziemlich peinlich und das andere, da habe ich mich irgendwie dann im Nachhinein nicht so gut gefühlt. Das erste, das was mir peinlich war, als ich von meinem 24-Stunden-Lauf berichtet habe und dann einfach eine falsche Kilometerzahl gesagt habe, die am Ende rausgekommen sind. Das war aber eigentlich noch gar nicht das super Peinliche. War schon peinlich, aber ich glaube, wenn ich das noch richtig weiß, gab es dann danach noch einen Einspieler extra, um das zu korrigieren. Und eigentlich ist das noch ein bisschen weirder, weil das diesen Fokus einfach viel zu sehr auf dieses Endergebnis legt und den Lauf selber irgendwie so ein bisschen konterkariert in meinen Augen damals. Ne? Also das war das ein ganz merkwürdiger Moment, so nach dem Motto, okay, erstens mal, ich weiß mein Ergebnis gar nicht auswendig, weil ich so verplant bin und zweitens, offensichtlich ist es mir aber dann so wichtig, dass ich dann nochmal extra einen Einspieler mache, um das klarzustellen, was auch ein bisschen komisch ist. Das war ein ganz merkwürdiger Moment irgendwie und das will ich einfach nochmal komplett anders gerne einsprechen. Das wäre das. Und das ja, aber das ist ja auch, da unterstreichst du ja das, was ich gerade gesagt habe. Ja, ja, genau. Es ist einfach so, dass man gerade, also wenn ich jetzt drüber rede, dann muss ich mich auch über, was ist denn jetzt, wenn du mich jetzt nochmal Sub-3 Zeit fragst, also ganz genau könnte ich es jetzt auch nicht sagen auf ja. die Sekunde und so. Das, weil das ist auch manchmal, in dem Moment ist man da auch vielleicht nicht gerade so präsent. Ja, ja, gerade genau. Nach 24 Stunden Lauf und dann, also ich schwimme manchmal im Becken viermal hin und her und habe mich schon verzählt. Ja, ja, genau, aber deswegen, und dann waren es glaube ich 105, habe ich gesagt, und 115 waren es und diese 10 Kilometer, die machen jetzt wirklich nicht so wahnsinnig viel aus, als dass man dann extra nochmal einen Einspieler machen musste und deswegen fand ich es ein bisschen merkwürdig. Das war das eine und das andere war, das passt gerade zur Frage von Andreas auch so zum Thema Political Correctness, ist jetzt nicht wirklich so, dass es ein Problem war bei mir, aber ein ganz brandaktuelles Thema war, ich habe glaube ich in der letzten oder vorletzten Episode ganz am Ende gesagt, lasst euch alle impfen und auch wenn es AstraZeneca ist, alles halb so wild, so glaube ich, habe ich es gesagt. Mhm, und das war natürlich ein ganz anderer Kontext, weil 2 Tage später dann die Meldung kam, dass AstraZeneca eigentlich gar nicht so unproblematisch offensichtlich ist. Man kann es gar nicht 100%ig sagen. Und da habe ich mir danach gedacht, weil tatsächlich auch jemand geschrieben hat und das kritisiert hat, zu Recht, finde ich tatsächlich. Und da muss ich sagen, da muss man vielleicht schon nochmal mit bedenken, dass man manche Dinge nicht ganz so lapidar sagen sollte in einer solchen, zu einem solchen Thema, wo es halt überhaupt noch keine abschließende Meinung gibt. Und da steht es mir wirklich nicht zu, jemandem eine Empfehlung zu geben, mit welchem Impfstoff er sich impfen lassen soll. Und ja, also auch wenn es, wie man jetzt zu AstraZeneca steht, möchte ich jetzt hier gar nicht diskutieren, aber das, glaube ich, war einfach ein bisschen ungeschickt von mir. Und wie gesagt, lasst euch impfen, mit was auch immer, eure Entscheidung, euer Körper, eure Gesundheit. Immer. Nein, aber jetzt geht's schon wieder los, ja. Aber hier eine Frage mal ganz kurz, so, weil ich habe nämlich gerade vorne, als ich auf der Rolle war, habe ich auch so einen Podcast gehört und da haben die gesagt, sie hatten eine Mail bekommen, dass sie dazu Stellung bekommen sollen, Stellung dazu nehmen sollen, wie die Leute, dass die Leute sich impfen lassen sollen. Mhm. So, ja. Und da denke ich mir noch, also wir oder der andere Podcast oder irgendein YouTube-Star oder warum müssen die sich denn äußern? Wir sind doch alle überhaupt keine Virologen. Also da stehen doch andere Leute über uns, die Regierung und so, die wird dir schon sagen, was du zu tun hast, sag ich jetzt mal. Ja, und die Ärzte werden dir schon sagen, mit was du geimpft wirst, sozusagen. Also da muss man schon auf die Leute so ein bisschen vertrauen und ich glaube, wir sind da absolut die falschen Ansprechpartner. Ja, das meine ich eben. Also deswegen, das war wirklich etwas ungeschickt und ich habe dann auch geantwortet auf die Kritik. Und deswegen, ja, das war so mein etwas peinlicher Moment der letzten Folgen. Aber, und das ist natürlich eine super Überleitung, die Frage, die Andreas jetzt noch gestellt hat, und das interessiert mich jetzt selber auch, vielleicht können unsere Coaches dazu was sagen, gab es denn Einschränkungen im Training durch die Info? Wahrscheinlich, Adrian, du bist ja jetzt geimpft worden. Gibt es irgendwelche Einschränkungen körperlicher oder sonstiger Art, die dein Training beeinträchtigt haben nach der Impfung? Ja, schon. Also man sollte auf jeden Fall nach der Impfung jetzt irgendwie nicht direkt irgendwie dann Sport machen oder den Tag danach einen Sport machen, sondern den Körper schon. Dafür hast du jetzt ein E-Bike. Ja, das lasse ich einfach mal so stehen und verweise auf die nächste Episode oder auf meinen Anwalt. Ja, nee, auf jeden Fall, ich habe mir 3 Tage Zeit gelassen, weil ich meine, der Körper hat schon damit zu tun, ne? Also das Immunsystem ist da auf jeden Fall beschäftigt und muss sich anpassen und von daher, ich habe nach 3 Tagen habe ich mit leichtem Training angefangen und eigentlich war heute, ich wurde letzte Woche Samstag geimpft, heute haben wir den Freitag, Quatsch, Donnerstag, nicht Freitag. Ja, und eigentlich war heute so die erste Einheit, wo ich da so ein bisschen mehr auf die Pedale gedrückt habe und bis dahin habe ich mir eigentlich schon so Zeit damit gelassen und den Körper vor allem auch Zeit gelassen, sich anzupassen. Alles andere wäre auch, glaube ich, verkehrt, da jetzt irgendwie nach 2 Tagen wieder ganz normal zu trainieren, weil ich meine, damit bombardieren wir auch das Immunsystem und der hat ja schon genug zu tun. Ja, also ist schon ganz ganz ganz vernünftig, da so ein bisschen zurückzuschrauben. Aber das ist vielleicht auch ganz ganz spannend als Thema auch. Das muss man vielleicht auch ein bisschen prominenter diskutieren, dass natürlich der Impftermin schon etwas ist, was man im Training berücksichtigen muss. Ne? Also ja klar. Jetzt auch im Hinblick auf, ich zum Beispiel habe meinen Impftermin jetzt auch bekommen. Ich wäre dann am Sonntag das erste Mal geimpft. Ist es dann sinnvoll, zum Beispiel an dem Tag noch einen Long Run zu machen? Oder soll man sagen, den Tag selber muss man eigentlich auch schon passieren, weil eben aufgrund der Situation im Immunsystem? Ja, also du kannst natürlich vorher mal ein kleines Läufchen machen, aber da würde ich auch keinen Long Run machen, sondern dann würde ich vielleicht so ein bisschen vorverlegen auf den Tag davor oder 2 Tage davor an dem Tag selbst. Also wenn du jetzt, sag ich mal, zur Mittagzeit irgendwie deine Impfung hast, dann würde ich vielleicht morgens nochmal locker entspannt mal ein Stündchen laufen, aber das war's dann auch. Aber ja, Long Run, danach auf keinen Fall. Ne? Also schon mal gar nicht an gleichen Impftag irgendwie. Das scheint mir sehr unpassend. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal, ich glaube, eine Influenza-Impfung und am nächsten Tag konnte ich dann wieder einigermaßen gut trainieren. Das war nicht das große Problem, aber jetzt ist natürlich nochmal eine ganz andere, ein ganz anderer Kontext. Ne? Den Impfstoff kennt man halt überhaupt noch nicht richtig und wir sind in Phase 3, glaube ich, gerade. Also genau die Phase, die man eigentlich sonst eben genau für solche Überprüfungen ja nimmt. Wie wirkt der Impfstoff? Welche Folgen gibt es? Langzeitfolgen, unmittelbare Folgen und so weiter. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was man als Athlet wirklich jetzt berücksichtigen muss. Wir werden ja jetzt zumindest zum größten Teil alle in den nächsten Monaten geimpft werden. Und gerade wenn man sich dann überlegt, dass man im Sommer vielleicht auch wieder Wettkämpfe machen will oder im Herbst Wettkämpfe machen will und sich dieser ganze Impfprozess ja letztendlich über 2 Monate zieht mit der ersten und zweiten Impfung, dann ist es, glaube ich, schon nochmal eine Herausforderung, da zu gucken, dass man auch das Training entsprechend plant. Ne? Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und das ist eine Thematik, die wir, glaube ich, durchaus noch ein bisschen diskutieren können in den nächsten Wochen. Können wir sehr gerne machen, ja. Ist auf jeden Fall, ich finde, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, ne? Also ich habe letztens auch eine Unterhaltung mit einer Athletin von mir gehabt, ne, die jetzt auch bald geimpft wird und dementsprechend auch das Training, ne, angepasst werden muss und so weiter. Also von daher, ne, sollte man, können wir sehr gerne auch darüber noch intensiver sprechen demnächst. Sehr gut, Leute, wir haben 21 Uhr, wir sind jetzt eine Stunde unterwegs. Benedikt schreibt noch viele schöne und lustige Momente, gab auf jeden Fall immer viel zu lachen. Das ist die Hauptsache, das soll nämlich uns allen und vor allem euch auch Spaß machen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach nochmal eine kurze Schluss-Fazit-Runde und vor allem auch ein bisschen Ausblick, wie soll es weitergehen mit der Wechselzone. Und wir fangen wieder mit unseren alten Gründungsvätern an. Und Lukas, was wünschst du dir für die Wechselzone in Zukunft? Gute Frage. Was wünsche ich mir? Viele Sponsoren. Volles Patreon-Konto. Genau. Nee, also erstmal wünsche ich mir, dass es einfach mal wieder so ein bisschen anläuft, ja, weil ich hätte mal Bock, dass mal wieder über andere Sachen zu reden, dass man vielleicht auch mal über Wettkämpfe redet oder so. Und würde ich mir wünschen, dass es da vielleicht, dass es irgendwie, keine Ahnung, Corona morgen verschwindet und dann alles wieder gut ist. Nee, keine Ahnung. Aber ich würde halt gerne schon auch mal wieder so ein bisschen Wettkämpfe sehen und so. Und das so ein kleines Stückchen Normalität wäre ganz schön. Für die Wechselzone selber, so 200 Episoden haben wir jetzt hinter uns in, glaube ich, was, 4 Jahren. Deswegen ein bisschen mehr als 4 Jahre natürlich jetzt. Würde ich einfach sagen, wir sind immer für Neues offen und zu haben und schauen wir, wo uns der Weg hinführt. Sehr schön, Adrian. Ja, ich kann mich eigentlich nur dem anschließen, was der Lukas gesagt hat, um jetzt gar nicht viel länger zu machen. Also wir haben in der letzten Zeit, auch gerade so in dem letzten Jahr, haben wir wirklich sehr viel bewegt, glaube ich, sehr, sehr viel Neues ausprobiert. Manches hat sich bewährt, manches nicht. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Wir sind natürlich auch immer also hinter den Kulissen in Kontakt, in Planung. Wir wollen, ne, auch oft Themen besprechen, die vielleicht mit Sport zu tun haben, aber teilweise auch so ein bisschen, ja, unangenehm sind oder so, ne? Wir gehen da auch gerne mal in solche Themen rein. Wir sind wirklich, oder wir versuchen immer irgendwie kreativ zu sein, und das würde ich mir wünschen, dass das so bleibt, dass wir diese Kreativität beibehalten. Tabea, was wünschst du dir? Ja, also ich würde mir natürlich für die Wechselzone wünschen, dass wir spätestens in einem Jahr das hier alle hauptberuflich machen können. Spotify-Vertrag wünschst du dir. Genau, Spotify-Vertrag haben und einfach uns noch viel mehr Zeit dafür nehmen können. Also das ist jetzt mit einem halb Geschmunzel, aber klar, also ich hänge hier auch mit sehr viel Herz dabei, und ich glaube, wenn nicht der Anspruch ist, dass man da auch gerne mehr Zeit reinstecken würde, wenn es irgendwie möglich wäre, dann wäre der Podcast, glaube ich, nicht so semi-professionell, wie er ist, und würde nicht so viele Folgen produzieren, wie er produziert. Und natürlich wünsche ich dem Podcast einfach, dass er die Anerkennung auch irgendwo bekommt. Und dass wir einfach auch weiterhin so die Zeit und die Qualität finden können, liefern können. Das finde ich einfach immer ganz wichtig. Und hinter den Kulissen passiert ja auch viel. Also ihr werdet ja entweder am Ende dieser Episode oder am Anfang der nächsten Episode auf jeden Fall das neue Intro hören. Danke auch nochmal an der Stelle für die Abstimmung, die ihr alle mitgemacht habt. Also es hat einen knappen Gewinner gegeben. Und dann freue ich mich halt einfach auf alles, was noch so kommt, und auf jede Möglichkeit, die sich so auftut. Und du? Ludwig? Ehrlich gesagt ist eigentlich sowieso schon alles gesagt. Ich schließe mich einfach uneingeschränkt an. Ich freue mich darüber, wie sich der Podcast entwickelt hat und würde mich freuen, wenn sich das so weiterentwickelt, dass alle im Team hier mit der gleichen Begeisterung auch in Zukunft weitermachen, dass uns die Themen nie ausgehen werden, dass wir auch alle wieder Zeiten erleben, wo wir über Rennen sprechen, wie Lukas schon angesprochen hat. Und ich wünsche mir auch, dass unsere Community weiterhin wächst und so nett und cool bleibt, wie sie jetzt schon ist. Und dass wir das vielleicht irgendwann auch mit YouTube hinbekommen, wer weiß. Und jetzt hat aber am Schluss noch, ach ja, der Hinweis natürlich noch, Instagram, YouTube, Patreon und so weiter. Ihr wisst, wir sind überall. Aber am Schluss hat jetzt noch für euch als kleines Zuckerle Adrian eine Ankündigung, oder? Ja, für die Zuhörer, die jetzt gerade live online sind, haben wir ein kleines Schmankerl sozusagen. Und zwar kommt jetzt direkt, wenn wir jetzt hier offline gehen, kommt dann direkt ein Video aus unserer YouTube-Reihe online, gerade für die am Graveln oder am Bikesport, Radsport interessiert sind, für die wird das in erster Linie was sein. Es ist ein Video von mir. Ja, vielleicht habt ihr Interesse, da gerade mal reinzuschauen. Und ansonsten, ja, von mir schon mal ein Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, auf die nächsten 200. Tschüss. Tschüss.